Yeah, ich mach das Fenster auf und ich sehe auf dem Baum schon wieder diesen Engel und er lacht, welch ein Traum. Kann ich meinen Augen trauen? Freude überkommt ihn, wie er ausschaut. So wie heute war er sonst nie, freu ich mich für ihn. Und wie, denn das letzte Mal ging so viele schief. Es mit anzusehen war eine Qual, die Mission war gescheitert. Er war so einsam, doch er machte weiter. Schutzengel wissen, dass die Menschen mal beschissen ohne Schutz auskommen müssen, bis die Engel sie beschützen. Plötzlich vermissen sie die Decke, die sie warm hält. Schützlinge bissen sich in Ärsche, bis der Engel fällt. Schon okay, der Engel weiß Bescheid, der bleibt, denn für Hilfe ist er allemal bereit. So weit, so gut, doch der Engel war mal traurig. Ein Tabu war gebrochen, es war schaurig. Wenn ein Engel lacht, hat er etwas gut gemacht. Ob am Tag und in der Nacht über Schützlinge wacht. Das alles seine Pracht, wenn er schafft, so erhält. Und am Himmel wird die Glocke schellen, wenn, wenn. Wenn ein Engel lacht, hat er etwas gut gemacht. Ob am Tag und in der Nacht über Schützlinge wacht. Das alles seine Pracht, wenn er schafft, so erhält. Und am Himmel wird die Glocke schellen, wenn, wenn. Engel einmal Fehler machen, kann es schon mal sein, dass der heiligen Schein über seinem Kopf nicht scheint. Er weiß, was das heißt, Verbannung aus dem Himmel. Die Trauer ist verschweißt, er weint und er winselt. Genau das passierte, als ich ihn mal sah. Da saß er auf dem Baum und sagte mir, was da geschah. Schreckliche Tat, denn ein Mensch musste sterben. Es war viel zu arg, er geriet ins Verderben. Alle Engel durften durch das Himmelstor geleiten. Nur der Engel mit dem Fehler musste bleiben. Er musste leiden, er musste weinen. Ja, er war bereit, den Weg zur Hölle zu beschreiten. Das waren Zeiten, die er jetzt vergisst. Denn er konnte zeigen, dass er ganz gewiss diese Hilfe bereiten kann, wenn sie vonnöten ist. Dieser Engel ist es wert, wenn du am Leben bist. Wenn ein Engel lacht, hat er etwas gut gemacht. Ob am Tag und in der Nacht über Schützlinge wacht. Das alles seine Pracht, wenn er schafft, so erhält. Und am Himmel wird die Glocke schellen, wenn, wenn. Wenn ein Engel lacht, hat er etwas gut gemacht. Ob am Tag und in der Nacht über Schützlinge wacht. Das alles seine Pracht, wenn er schafft, so erhält. Und am Himmel wird die Glocke schellen. Wenn ein Engel weint, bist du nicht allein. Das ist Engel-Rap, denn wenn ein Engel-Rap, wundere ich mich nicht, dass er ist nur ein Engel-Chain. Du kleiner Engel, du, ich freue mich für dich, denn dein Lachen gibt mir Wärme, als wenn Sonne in mir ist. Und die Sonne, die mich trifft, gibt mir Trost wie noch nie. Und es sieht ganz so aus, als würde es so sein, weil die ganzen Engel das bestehen, was die Prüfung verlangte. Nicht aus Versehen, sondern weil ich es erkannte. Das ist Engel-Rap und ich hab gemerkt, dass in jedem auch ein Engel steckt. Und er hatte schwer, lange ist es her, als ich diesen Engel traf. Jetzt erkenne ich ihn nicht mehr, er wusste, was er tat. Er hat daraus gelernt, weil er strahlt und so lacht. Das Pech hat sich vermehrt, doch zum Glück hat er es geschafft. Er hat sich aufgerafft und ist vollkommen frei. Ja, das hast du gut gemacht, du kannst stolz auf dich sein. Wenn ein Engel weint, ist es schlimm mit anzusehen. Doch wenn der Engel lacht, willst du nie wieder gehen. Wenn ein Engel lacht, hat er etwas gut gemacht. Ob am Tag und in der Nacht über Schützlinge wacht. Das alles seine Pracht, wenn er schafft, so erhält. Und am Himmel wird die Glocke schellen, wenn, wenn. Wenn ein Engel lacht, hat er etwas gut gemacht. Ob am Tag und in der Nacht über Schützlinge wacht. Das alles seine Pracht, wenn er schafft, so erhält. Und am Himmel wird die Glocke schellen.